Erster, wach auf, Jerusalem. Zieh deine starke Kleidung an. Zieh deine schönen Kleider an, du heilige Stadt. Kein unreiner Mensch wird mehr in dich kommen. Zweiter, schüttle den Staub ab. Steh auf und setz dich hin, Jerusalem. Mach die Ketten von deinem Hals los. Du bist gefangen, Tochter Zion. Dritter, Jahwe sagt, man hat euch umsonst verkauft. Ihr werdet ohne Geld frei sein. Vierter, der Herr Jahwe sagt, mein Volk ging früher nach Ägypten. Sie lebten dort als Fremde. Assur hat sie später ohne Grund schlecht behandelt. Fünfter, Jahwe sagt, was soll ich hier tun? Mein Volk wurde umsonst weggenommen. Ihre Herrscher sind stolz. Mein Name wird immer schlecht gemacht. Sechster, darum soll mein Volk meinen Namen kennen. Sie sollen an diesem Tag wissen, ich bin es, der spricht. Ich bin hier. Siebter, schön sind die Füße des Boten auf den Bergen. Er bringt gute Nachrichten. Er spricht von Frieden und Rettung. Er sagt zu Zion, dein Gott ist König. Achter, hör zu. Deine Wächter rufen laut. Sie alle freuen sich sehr. Sie sehen, wie Jahwe nach Zion zurückkommt. Neunter, jubelt laut, ihr zerstörten Teile Jerusalems. Jahwe tröstet sein Volk. Er rettet Jerusalem. Zehnter, Jahwe zeigt seine heilige Kraft. Alle Völker werden es sehen. Die ganze Welt wird die Rettung unseres Gottes sehen. Elfter, geht weg von dort. Fasst nichts Unreines an. Geht weg von diesem Ort. Reinigt euch, ihr Diener Jahwes. Zwölfter, ihr sollt nicht schnell weggehen. Jahwe geht vor euch her. Der Gott Israels geht hinter euch. Dreizehnter, mein Diener wird Erfolg haben. Er wird groß und wichtig sein. Vierzehnter, viele Menschen waren entsetzt über ihn. Sein Aussehen war sehr verändert. Er sah nicht mehr wie ein Mensch aus. Fünfzehnter, er wird viele Völker überraschen. Könige werden still sein wegen ihm. Sie werden sehen, was man ihnen nie erzählt hat. Sie werden verstehen, was sie nie gehört haben.